Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Man muss sich ja vor Augen halten, es gab damals keine Flugzeuge. Es gab als höchste Bauwerke gerade einmal die Kirchtürme. Die waren 50 Meter hoch, 60 Meter hoch. Nicht jeder war berechtigt, sie zu besteigen. Nur ganz wenige trauten sich aus dieser Höhe überhaupt herabzuschauen. Alexander Kluy, Kulturwissenschaftler und Autor. Als das 312 Meter hohe, später Eiffelturm genannte Bauwerk errichtet wurde, hatten seine Zeitgenossen ein völlig anderes Verhältnis zu hohen Gebäuden und dem Blick aus schwindelerregender Höhe als all die Touristen, die ihn heute besteigen. Was es an Fluggerätschaften damals gab, waren Ballons. Große Ballons, das war ziemlich gefährlich. Ein Fotograf wie der Pariser Nardin war mehrere Male in solchen großen Ballons unterwegs und stürzte fast regelmäßig ab. Und andere kamen dabei ums Leben. Es gab ja keinerlei Sicherungen. Ein Bauwerk von fast 300 Metern Höhe zu errichten, war eine Sensation. Dessen war sich der Ingenieur und Unternehmer Gustave Eiffel sicher bewusst, als er der Pariser Jury den Entwurf seiner beiden Mitarbeiter Maurice Keclin und Émile Noguier einreichte. Eberhard Schunk, Architekt. Am Eiffelturm war es so, dass Keclin eben diese sagenhafte, wunderschöne Zeichnung hatte für den Turm, zusammen mit einem anderen Ingenieur, der hieß Noguier. Und da hat Eiffel ganz richtig gesehen, das ist es. Also er hat auch ein Gespür dafür gehabt, was das Richtige ist und was möglich ist. Das ist es und hat sich patentieren lassen. Auf alle drei Namen. Also Keclin, Noguier und Eiffel oder umgekehrt natürlich wahrscheinlich. Ein Jahr bevor es angefangen hat mit der Bauerei, hat er die beiden anderen rausgekauft. Wir, Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Architekten, leidenschaftliche Liebhaber der bis jetzt unversehrten Schönheit von Paris. Wir wollen mit allen unseren Kräften, unserer ganzen gerechten Entrüstung im Namen des verkannten französischen Geschmacks, im Namen der bedrohten französischen Kunst und Geschichte, gegen die Errichtung des unnützen und missgestalteten Eiffelturms mitten im Herzen der Hauptstadt protestieren. Denn die so oft von gesundem Menschenverstand und Gerechtigkeitssinn geprägte Bosheit des Volks bereits Turm zu Babel getauft hat. Im Februar 1887, zwei Wochen nach Baubeginn, protestierten Künstler aller Sparten in der Pariser Zeitung Le Temps gegen das Projekt. Darunter Schriftsteller wie Alexandre Dumas der Jüngere, Guy de Maupassant, Komponisten wie Charles Gounod und sogar der Architekt der Pariser Oper Charles Garnier. Letzterer war zu diesem Zeitpunkt noch mit Eiffel befreundet. Eiffel kontert. Meinen Turm, wenn Sie mir den Hinweis erlauben, hat noch niemand gesehen. Und solange er nicht gebaut ist, kann niemand sagen, wie er sein wird. Bis jetzt gibt es ihn nur als 100.000-fach gedruckte geometrische Zeichnung. Seit wann erfolgt die künstlerische Beurteilung eines Monuments auf der Basis einer geometrischen Zeichnung? Ich glaube, dass mein Turm ein schöner Turm sein wird. Denken die Leute, dass uns, weil wir Ingenieure sind, die Schönheit unserer Bauten nicht interessiert? Dass wir zwar solide und dauerhaft bauen, uns aber nicht um die Eleganz scheren? Gehorchen die wahren Gesetze der Statik nicht immer auch den geheimen Gesetzen der Harmonie? Was im Vorfeld an Protest sich manifestierte, bezog sich auf die Gestalt, auf die Erscheinungsweise dieses Turmes, der ja keine Haut hat, der ja eigentlich nur das Skelett ist. Sichtbare Konstruktion, blanker Stahl, ein solch puristisches, asketisches Objekt entsprach ganz und gar nicht dem Geschmack der Zeit. Es war, was die Innenarchitektur und das Wohnen anging, der Stil der Neorenaissance. Es war die Zeit des Horror Vacui, das heißt, die Wohnungen waren vollgestopft, zumindest die großbürgerlichen Wohnungen waren bis zum Ende behängt, ausstaffiert mit Teppichen, mit Gemälden. mit schweren, dunklen Holzmöbeln. Und dann war plötzlich ein Gebäude da, das aussah wie eine nach oben ausgestülpte Eisenbahnbrücke. Große Teile des Bürgertums und der Oberschicht konnten sich einen dermaßen schmucklosen Turm kaum als Prestigeobjekt für ihre Stadt vorstellen. Immerhin wollte man mit ihm den 100. Jahrestag der Französischen Revolution feiern. Außerdem sollte er zur Weltausstellung 1889 errichtet werden und als Aussichtsplattform dienen. Nachdem jeder achte Bauarbeiter in Paris damals arbeitslos war, versprach sich die Stadt durch die Vorbereitungen zur Weltausstellung umfangreiche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Doch damit nicht genug. Alexander Clouy. Im Hintergrund war zusätzlich noch starke Ideologie im Spiel. Die junge Zweite Französische Republik ins Leben gerufen nach dem Sturz von Napoleon III. War sehr fragil. Es gab Ende der 1870er Jahre einen Putschversuch eines Generals. Es gab unzählige Fraktionen, es gab immer noch Monarchisten, es gab sogar noch Bonapartisten. Die politische Landschaft war zersplittert und es wurde ein einigendes Symbol gesucht, mit dem sich die laizistische, also die weltliche Republik Frankreich selber feiern wollte. Der 100. Geburtstag war ein idealer Anlass hierfür. Und zum anderen konnte sich damit auch die tonangebende Politik damals feiern. Bei der Eröffnung der Weltausstellung wurde die Nationalsymbolik Frankreichs sogar im wahrsten Wortsinn am Leib getragen. So erschien etwa die Frau des Präsidenten in einem Kleid, das die Farben der Trikolore aufwies. Blau, Weiß, Rot. Die Eröffnung der Weltausstellung war ein enormes Erlebnis für die Politik und für die Republik, um sich zu festigen, um auch nach außen Stärke zu zeigen, um auch die Rolle Frankreichs in der Welt zu demonstrieren. Es war ja auch die Zeit des Kolonialismus, es war die Zeit des Imperialismus, die Staaten konkurrierten miteinander und jeder, der Stärke zeigen konnte, in der einen oder anderen Form, unternahm dies damals. Zu den tonangebenden politischen Kreisen pflegte Gustave Eiffel beste Beziehungen. Eberhard Schunk. Das Eigenartige an der Figur von Eiffel ist eben, dass man erkennt, dass er viele, viele Eigenschaften gehabt hat, die dazu nötig waren, das Risiko eines solchen großen Turmes einzugehen und auch die Eigenschaften gehabt hat, die dazu geführt haben, dass er die richtige Form sofort erkannt hat. Aber er war nicht der große Ingenieur, dafür hat er diesen Koechlin gehabt. Maurice Koechlin, oder besser Maurice Coquelin, war ein äußerst talentierter Ingenieur. Sein Entwurf, der später allerdings noch durch einen Architekten verändert und dem Geschmack der Zeit entsprechend ornamental ausstaffiert wurde, enthielt bereits alle wesentlichen Elemente. Vor allem die bis heute einmalige Gesamtform, eine Silhouette, die aus zwei sich in der Spitze treffenden, geschwungenen Seitenlinien besteht. Genau diese Kurve ist ein fantastisches Ergebnis zwischen der Last, die der Turm an der Stelle hat, und den Windkräften, die an dieser Stelle auf ihn einwirken. Und es ergibt diese Krümmung. Diese Krümmung ist also nicht so, dass sich der Herr Eiffel, der schon gar nicht, oder der Herr Koechlin zurückgelehnt haben und die Augen zugemacht haben und geblinzelt haben und haben gesagt, ach ja, so mal was, ach da vielleicht noch etwas mehr rund. Nein, nein, diese Rundungen, die sind wunderbar, weil sie mir zeigen, dass die reine Physik eben auch ihre Ästhetik hat. Damit ist der Eiffelturm auch ein gutes Beispiel gelungener Teamarbeit. Koechlin hat mal gesagt, der Vater des Turmes, das ist Eiffel. Aber die Idee und die Berechnung, die kommen von mir. Eiffels Unternehmen ist vergleichbar mit den großen Architekturbüros von heute, wie etwa dem Büro des Briten Norman Foster oder dem des Duos Herzog und de Meuron. Auch Eiffel arbeitete mit vielen hochspezialisierten Mitarbeitern und hatte internationale Auftraggeber. Allerdings entstand damals alles, auch die Entwürfe für den Eiffelturm, in reiner Handarbeit. Wenn man diese Zahlen hört, 1700 Planzeichnungen, 18.000 Detailzeichnungen, das war also das genaue Gegenteil eines papierlosen Büros. Da wurde wochenlang, monatelang unablässig gezeichnet, korrigiert, verändert, gezeichnet, korrigiert, verändert, damit auch noch das allerkleinste Detail bis zur allerkleinsten Nietschraube fabriziert werden konnte. Damals waren die manuellen Anforderungen ganz andere, vor allem an die technischen Zeichner. Also da musste wirklich jeder Bleistiftstrich sitzen. Und fiel eine Zeichnung falsch aus und wanderte durch die diversen Stationen bis zur Ausführung, konnte es dann eben enorme Fehlkosten produzieren. Das Werksgelände lag 10 Kilometer nordwestlich von Paris. Es war so groß, dass Dutzende von Projekten gleichzeitig ausgeführt werden und Fertigteile dort vorproduziert werden konnten. Gustave Eiffel hatte zweifellos einen ungewöhnlichen unternehmerischen Instinkt und einen herausragenden Geschäftssinn. Er finanzierte nicht nur selbst den Bau des Turms zur Weltausstellung, er ließ sich auch die Nutzungsrechte für 20 Jahre sichern, wobei er bereits nach einem einzigen Jahr die immensen Baukosten wieder hereinbekommen hatte. Er war ganz offensichtlich ein Mann, der mutig war, der unternehmungslustig war, der risikofreudig war, jemand, der auch offensichtlich andere Leute sehr gut überzeugen konnte und auch ein gewisses Charisma gehabt hat, das ganz ohne Zweifel. Das hat er von seiner Mutter. Die hat neben dem Beruf seines Vaters hat sie einen großen Kohlehandel geführt und dabei auch sehr viel Geld verdient. Katrin Eiffel, die Mutter des Ingenieurs, war eine für ihre Zeit ungemein engagierte, selbstständige und geschäftstüchtige Frau. Sie verwaltete die einzige Steinkohleniederlassung in der Region um Dijon, wo die Familie lebte. Gustave Eiffel schreibt über sie. Sie richtete am Kanalhafen große Kohlendepots ein. In diesen Depots herrschte eine lebhafte Tätigkeit. Und mein Vater musste bald die Stellung, die er bei der Präfektur innehatte, aufgeben, um bei meiner Mutter zu arbeiten, bei der seine Zeit nützlicher angewendet war. Ihre eifrige Arbeit, deretwegen sie schon, wie auch immer das Wetter sein mochte, am frühen Morgen das Haus am Kai des Kanals, das sie bewohnten, verließen, um das Löschen der Kähne und Beladen der Wagen zu beschleunigen, und die erst bei völliger Dunkelheit endete, beeindruckte meine kindliche Fantasie stark. Sie hatte für ihre eigenen Zwecke eine Reihe von Kähnen bauen lassen. Der erste hieß Le Beau Gustave, zu Deutsch der schöne Gustav. Und der zweite nach meiner Schwester, La Petite Marie, die kleine Marie. Gustave Eiffel studierte, angeregt von einem Onkel, der ein Chemieunternehmen besaß, dieses Fach in Paris an der École Centrale des Arts et Manufactures. Mit 25 Jahren trat Eiffel in ein Unternehmen ein, das sich auf Eisenbahnbrücken spezialisiert hatte und wurde bald darauf leitender Ingenieur eines Projekts in Bordeaux. Eine 500 Meter lange Eisenbahnbrücke über die Garonne. Nach 2 Jahren Bauzeit sind seine Kollegen von dem Resultat begeistert. Bereits bei der ersten Brücke verlässt sich Eiffel auf ein Vorgehen, das er sein Leben lang beibehalten wird. Er lässt Standardelemente herstellen und entwickelt damit eine frühe Fertigbauweise. Diese, wie auch spätere Konstruktionsprinzipien von Brücken, lässt Eiffel patentieren. Mit 33 Jahren macht er sich selbstständig. Jedes seiner Projekte wurde sehr detailliert durchgeplant. Von vorne bis hinten. Nachher wurden dann sogar die fertigen Teile in Levallois-Perret, also dem Fabriksgelände von Eiffels Firma, gefertigt und an die jeweilige Baustelle transportiert. Sie waren quasi schon durchnummeriert und wurden dann zusammengesteckt, also wie man es heute von Kinderspielzeug kennt. Und das war damals revolutionär. Das war natürlich sehr ökonomisch und es war effizient und zum anderen reduzierte es, und das war damals gar nicht so unwichtig, die Zahl von Todesfällen auf den Baustellen. Während die übrigen Brückenbauten normalerweise noch so gehandhabt wurden, dass man ja so halbfertige Produkte an die Baustelle gebracht hat und an der Baustelle eine riesen Werkstatt gehabt hat, in der sie dann in ihre endgültige Form gebracht wurden oder angepasst wurden oder Nietlöcher dann gebohrt wurden. Er hat aufs Exakteste jedem Bauteil eine Zeichnung gewidmet, in der das Bauteil millimetergenau aufgezeichnet war, sodass es dann an der Baustelle kaum mehr Änderungen gab. Und dieses hohe Maß an Vorfertigung und diese Präzision, die geht wirklich auf ihn zurück. Das ist eine seiner ganz großen Leistungen, die er den Ingenieuren hinterlassen hat. Allerdings, so erfolgreich Eiffel beruflich war, in seinem Privatleben ging es nicht immer so voran, wie er es sich wünschte. Mehrere Frauen, mit denen er zeitweise liiert war, sprangen kurz vor der Hochzeit wieder ab. Obwohl die ganze Familie für ihn nach einer Braut Ausschau hielt, gestaltete sich die Suche als schwierig. Ehrlich gesagt würde ich sehr gerne heiraten, sogar wenn die Vermögensverhältnisse nicht so sind, wie ich mir das anfangs gewünscht hatte. Mir würde schon ein Mädchen mit mittelmäßiger Mitgift und passablem Aussehen reichen, solange sie nur ein großes Herz hat. 1862 heiratete er schließlich und wurde später Vater von 5 Kindern. Ein fairer Chef war er wohl nicht immer. Am Anfang seiner Selbstständigkeit engagierte er einen sehr talentierten Ingenieur, Théophile Sirique. Der wiederum hat sich an Eiffel gewandt und hat gesagt, er möchte jetzt dann doch erstens mehr benannt werden bei den Veröffentlichungen und zum Zweiten auch ein bisschen mehr Geld haben. Den hat er also gekündigt. Das ist auch ein Zeichen, dass er eben ganz offensichtlich schon ganz gern ein Alleinherrscher war. Ein paar Jahre später trafen die beiden als Konkurrenten wieder aufeinander. Abermals ging es um eine Brücke. Théophile Sirique bekam den Zuschlag, obwohl sein Entwurf der kostspieligere war. Die Auftraggeber hielten diesen Vorschlag für ausgefeilter als den von Eiffel. Eiffel lieferte weitere Brücken nach Portugal, Rumänien, Ungarn, Russland, Ägypten und Bolivien. Einige seiner Objekte stehen noch heute, darunter der Bahnhof von Budapest, die Garabi-Brücke in Zentralfrankreich und die Maria-Pia-Brücke bei Porto. Letztere wurde im sogenannten freien Vorbau, das heißt ohne eigenes Montagegerüst, gefertigt. Die bereits gebauten Teile dienten als Standfläche für die Arbeiter. Eine damals neue und sehr elegante Bauweise. Auch der Unterbau der Freiheitsstatue, die 1886 im Hafen New Yorks eingeweiht wurde, stammt aus der Firma Eiffels. Allerdings, Eiffels Karriere bekam einen beträchtlichen Knick, als er sich auf ein waghalsiges Großprojekt einließ. Der französische Unternehmer Ferdinand de Lesseps, der auch den Suezkanal erbauen ließ, war mit den Plänen zum Panama-Kanal beschäftigt. Das Vorhaben ging nur schleppend voran. Der Kulturwissenschaftler Alexander Clouy. Das Problem dabei war, und das unterschätzte er massiv, die Steigung des Geländes. Und Lesseps sammelte Geld in einer landesweiten Lotterie ein, was damals gar nicht unüblich war. Man erwarb quasi Anteile durch die Lotterie. Nur verschwand das Geld schneller in der Fehlplanung, als es Erfolge zeitigte. Lesseps war dann auch derart am Ende, dass er den bekanntesten Ingenieur Frankreichs einlud, sich mit einer Idee zu beteiligen. Und dieser Ingenieur war Gustave Eiffel. Und er schlug eine Art Kataraktsystem von Schleusen vor, 30 Schleusen insgesamt, um dieses Gefälle zu überwinden, mit dem Lesseps bisher völlig erfolglos gekämpft hat. Doch trotz Eiffels Konzept blieb der Erfolg aus. Schlimmer noch, die Gesellschaft, die mit dem Projekt beauftragt war, ging bankrott. Tausende von Kleinanlegern verloren ihr Geld und ein gigantischer Rechtsstreit begann, aus dem sich Eiffel mehr schlecht als recht herauskaufte. Sein Name war angeschlagen. Der Firmenchef zog sich mit 61 Jahren aus seinem Unternehmen zurück. Er übergab es seinem besten Mitarbeiter, Maurice Queclin. Doch von Ruhestand konnte keine Rede sein, denn Eiffel hatte dafür gesorgt, dass er sich jetzt anderen Aufgaben widmen konnte. Schon länger hatte er sich dafür eingesetzt, dass der Eiffelturm nicht wie ursprünglich geplant abgerissen wurde. Dass er dann durchsetzte, dass das Bauwerk noch 20 Jahre länger stehen sollte, war maßgeblich auf seine guten Verbindungen zurückzuführen. Ringsum wurde dann tatsächlich nach und nach alles beseitigt, was an die Zeit der Ausstellung erinnerte, nur eines blieb stehen, dieser Turm aus Stahl, weil er eben danach immer noch besucht wurde. Von fast jedem, der damals dann nach Paris reiste, weil die Höhe ungewöhnlich war, weil das Bauwerk an sich sehr ungewöhnlich war für die Zeit und weil man davon eben diesen phänomenalen Panoramablick über die gesamte Stadt genießen konnte. Nun aber, im Ruhestand, widmete sich Eiffel dem Turm in einer ganz neuen Weise. Er errichtete nämlich darauf eine Forschungsstation, um genau das zu untersuchen, was ihm im Lauf seiner Karriere die größten Schwierigkeiten bereitet hatte. Die möglichst exakte Berechnung der Windkräfte. Während meiner Laufbahn als Ingenieur, und zwar wegen der ungewöhnlichen Ausmaße der Bauwerke, auf die er traf, ist der Wind für mich stets ein Gegenstand zur Beunruhigung gewesen. Er war ein Feind, gegen den ich einen ständigen Kampf zu führen hatte, sei es während des Baus, sei es danach. Es sind ja zwei Brücken von ihm eingestürzt aufgrund großer, starker Windeinwirkung. Und deswegen hat er anschließend Windkanalversuche unternommen. Er war der Erste, der überhaupt einen Windkanal konstruiert hat, weil er sich eben gesagt hat, ich muss Bedingungen schaffen, mit denen ich Ergebnisse auch aufzeichnen kann und festhalten. Das Wesen jeder Forschung, dass man das, was man denkt, eben auch experimentell nachweist. Und diese Windkanalversuche und auch die Ergebnisse für die Aerodynamik, die er da entwickelt hat, waren ganz wesentliche Voraussetzungen von Flugzeugbau. In hohem Alter ließ Eiffel noch von seinen Mitarbeitern verschiedene Formen von Flugzeugflügeln und deren Reaktionsweise auf jene Kräfte untersuchen, die während des Flugs auf sie einwirken. Er wurde ja sehr alt, er starb mit etwas über 90 Jahren und war bis knapp ein halbes Jahr vor seinem Tode in hochbetagtem Alter noch aktiv tätig. Als Leiter dieses Forschungslabors, das er dann dem Staat übereignete und das es bis heute in kleinerer Form auch noch gibt. 2 sind weder der Turm noch die Forschungsstation ohne Eiffels Engagement denkbar. Er hatte den Mut, das damals höchste Bauwerk der Welt zu errichten, das bis heute das markanteste Wahrzeichen der Stadt Paris geblieben ist. Es gibt ja quasi keinen französischen Film, der in Paris spielt, in dem der Eiffelturm nicht zu sehen ist. Im Gegenteil, man braucht kaum alle Finger einer Hand, um jene Filme aufzuzählen, in denen er eben nicht vorkommt. Der eigentlich nicht nur Eiffelturm, sondern genau genommen Coquelin-Eiffel oder Eiffel-Coquelin-Turm heißen müsste.